Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 217 an Schiller. Ihr Herr Schwager bringt mir zu meiner großen Zufriedenheit die Titelblätter und Kupfer wie auch die Melodien. Wäre alles nur 14 Tage früher beisammen gewesen, so hätten wir uns der ganzen Expedition erfreuen können. Die hoffmannische Buchhandlung prätendiert, mit Cotta in Verhältnis zu stehen und verlangt 15 bis 20 Exemplare auf Rechnung. Soll ich sie ihr geben oder Bargeld, versteht sich, mit einem Viertel Rabatt verlangen? Leben Sie recht wohl, nächstens mehr. Weimar, den 9. Oktober 1796. G.